Auch noch nie zuvor war Uttersons Aufmerksamkeit so schnell und lebhaft erregt gewesen wie in diesem Augenblick. Er fühlte, dass der Erfolg nah war und zog sich vorsichtig in das Dunkel einer Sackgasse zurück. Die Schritte kamen näher und näher, wurden lauter und lauter. Jetzt hörte Utterson, wie sie um die Straßenecke kamen. Jetzt sah er den nächtlichen Wanderer vor sich. Es war ein kleiner, gewöhnlich angezogener Mann. Unbegreiflicherweise empfand der Advokat mit einem Male dasselbe Gefühl des Widerwillens, des Abscheus, das sich Enfields bemächtigt hatte. Der Mann schritt quer über die Straße, gerade auf die bewusste Tür zu. Er nahm einen Schlüssel aus der Tasche, er war augenscheinlich zu Hause. Jetzt trat Utterson aus dem Dunkel hervor und legte seine Hand auf des Mannes Schulter. »Herr Hyde, wenn ich mich nicht irre?« Mit einem schlangenartigen Zischen wich Hyde einen Schritt zurück. Er fasste sich jedoch sofort und ohne dem Advokaten ins Gesicht zu sehen, sagte er vollständig ruhig, »Das ist mein Name. Was wünschen Sie?« »Ich sehe, Sie gehen in dieses Haus«, erwiderte der Advokat. »Ich bin ein alter Freund von Dr. Jekyll. Ich heiße Utterson, Rechtsanwalt Utterson in Gaunt Street. Mein Name ist Ihnen gewiss nicht unbekannt. Und da ich Sie gerade hier treffe, wollte ich Sie bitten, mich auch hineinzulassen.« »Sie würden Dr. Jekyll nicht zu Hause finden, er ist verreist«, erwiderte Hyde. Er wollte jetzt die Tür aufschließen, schien sich aber plötzlich zu besinnen und ohne den Advokaten anzusehen, fragte er, »Woher kennen Sie mich?« Utterson ließ die Frage unberücksichtigt. »Herr Hyde«, sagte er, »wollen Sie mir einen Gefallen tun?« »Was wünschen Sie?« »Wollen Sie mich in Ihr Gesicht sehen lassen?« Hyde schien einige Augenblicke zu zögern, dann drehte er sich mit einem plötzlichen Entschluss um und sah Utterson trotzig und herausfordernd an. Es währte nur einen Augenblick. »So«, sagte Utterson, »jetzt werde ich Sie wiedererkennen. Es könnte von Nutzen sein.« »Ja«, sagte Hyde, »und da wir uns einmal getroffen haben, will ich Ihnen auch gleich meine Adresse geben.« Er nannte eine obskure Straße in Soho. »Allmächtiger Gott«, dachte Utterson, »hat der am Ende dabei an das Testament gedacht?« Er verlor jedoch kein Wort darüber. »Und nun«, sagte Hyde, »darf ich noch einmal fragen, woher Sie mich kennen?« »Nach der Beschreibung.« »Nach wessen Beschreibung?« »Wir haben gegenseitige Freunde«, sagte Utterson. »Gegenseitige Freunde? Und wer wären die?« »Dr. Jekyll zum Beispiel.« »Der hat's Ihnen nicht gesagt«, brach Hyde mit großer Heftigkeit aus. »Sie lügen!« »Herr«, sagte Utterson, »das ist eine Sprache, die Ihnen sehr wenig zusteht.« Der andere antwortete mit einem höhnischen Gelächter, und mit unglaublicher Schnelligkeit hatte er plötzlich die Tür aufgeschlossen und war hinter derselben verschwunden. Der Advokat blieb einige Minuten vor der Tür stehen, ein Bild der Angst und Unruhe. Dann ging er langsam und gedankenvoll die Straße entlang. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen, strich sich mit der Hand über die Stirn wie einer, der große innerliche Qualen leidet. Das Rätsel, dessen Lösung ihn peinigte, war kein leichtes. Hyde war ein kleiner, zwerghafter Mann. Er machte den Eindruck eines Verwachsenen, doch konnte man nicht sehen, wo das Gebrechen saß. Er hatte ein widerwärtiges Lächeln. Sein Benehmen gegen Utterson war eine Mischung von verbrecherartiger Furcht und Frechheit. Er sprach mit einer heiseren, flüsternden Stimme. Alles dies musste jedermann gegen ihn einnehmen, aber es war dennoch nicht genug, um diesen namenlosen Abscheu, diesen Widerwillen, diese Furcht zu erklären, die Utterson in seiner Gegenwart empfand. »Nein«, sagte er sich, »es steckt noch etwas dahinter. Aber was ist es? Ich kann keinen Namen dafür finden. Der Mann hat nichts Menschliches an sich. Er ist wie ein Gnom, ein böser Alp. Habe ich ein Vorurteil gegen ihn gefasst durch Enfields Geschichte? Oder ist es wirklich der Abglanz einer niederträchtigen, durch und durch gemeinen Seele, der sich in seiner Erscheinung widerspiegelt? Ja, das muss es sein. Oh, mein armer alter Henry Jekyll. Wenn je ein Mensch mit dem Siegel Satans gebrandmarkt war, so ist es dein neuer Freund, Herr Edward Hyde.